Ja, herzlich willkommen zur neuen heutigen Klingding-Sendung, der Sendung für improvisierte, aktuelle, komponierte und was weiß ich für Musik. Klingding-Sendung heute mit verschiedenen Tracks, Tracks von Musikerinnen und Musikern. Ich zähle sie kurz auf. Es beginnt mit Lisa Ullen, Elsa Bergmann, Anna Lund, ein Trio, von dem wir gleich mehr hören. Dann ein Stück von Thomas K.J. Meyer, eine Komposition, gespielt von einem Saxophonquartett. Saxophonquartett, das ist also, jetzt habe ich den richtigen Regler erwischt, genau, das Saxophonquartett werde ich auch noch gleich vorstellen. Daniel Studer kommt dann zu Gehör, ein Kontrabassist aus der Schweiz. Und The International Nothing, einigen bekannt, vielleicht auch nicht oder doch. Mal sehen. Und Julius Eastman mit einer Ensemble-Komposition. Das so also der kurze Überblick. Es werden zum Teil auch Stücke gespielt, die sonst nie zu hören sind in der Klingding-Sendung. Zum Beispiel von Los Gaiteros de San Jacinto. Ich habe es bestimmt falsch ausgesprochen, aber sei es drum, es geht ja um die Musik und wir beginnen heute mit Space von Lisa Ullen, Elsa Bergmann und Anna Lund. Und das hören wir jetzt. Thank you. ja, relativ schnell oder abrupt geendet hat, das Stück Core. Core von dem Album Space, aufgenommen und eingespielt von Lisa Ullen, Piano, Elsa Bergmann, Kontrabass, Anna Lund, Schlagzeug. Und ja, ich weiß nicht, wie es den Hörerinnen geht. Also angekündigt als Free Jazz, ist das für mich schon relativ braver Free Jazz. Und ich finde, ja, das ist so eine Form, die immer funktioniert, aber irgendwie auch nie so richtig interessant ist. Okay, ich bin heute kritisch, aber das kann ja auch mal sein. Und gut, das Album Space, von dem gerade wir diesen Titel gehört haben, ist beim März 2022 bei Bandcamp erschienen. Vielleicht spiele ich einen zweiten Titel. Das war jetzt der letzte Chor. Und der erste heißt Come Together. Vielleicht spiele ich dann am Ende der Sendung. Es geht jetzt gleich weiter mit einer für mich auch einer Neuentdeckung. Ein Musiker, den ich noch nicht so kannte. Vor allem auch nicht seine musikalische Tun. Das ist Thomas Kurt Josef Meyer. Hört sich erstmal so ein bisschen sperrig an, aber er ist aus Luzern und ist Schweizer Saxophonist und Komponist. Schweizer Saxophonist und Komponist, der sich eben auch schon in den 90ern ans Komponieren gemacht hat. Und er hat da ein Saxophonquartett komponiert, die Sulpizianische Bilderwelt. Es würde ein bisschen weit führen, das herzuleiten, was es nun heißt. Sulpizianer, das waren klösterlicher Orden. Damit hat es eigentlich gar nichts zu tun, wie er auf diesen Namen kam. Erschließt sich mir nicht und habe ich auch keine Hinweise gefunden. Okay, es ist auf jeden Fall interessant, was er da komponiert hat und wie das interpretiert wird von dem Uneven Same. Das ist ein Saxophonquartett mit Manuela Villinger, Sopransaxophon, Altsaxophon, Eva Maria Karbacher, Vera Wahl, Tenorsaxophon, Altsaxophon, Silke Strahl, Baritonsaxophon, Altsaxophon und bei einem Track spielt Thomas K.J. Meyer, der eigentlich jetzt in letzter Zeit, wie ich das zumindest gesehen habe, hauptsächlich Kontrabass-Saxophon spielt. Also dieses Ungetüm an Saxophon, das, glaube ich, ein Ungetüm an Geld kostet, ich weiß nicht, irgendwas um 20.000 Euro. Das spielt er auf jeden Fall und er bevorzugt inzwischen basslastige Formationen wie das Contra Trio, Chicago Basses, Two Tubacs, Masul und andere, die ich alle nicht kenne. Er spielt aber auch mit Freddy Studer zusammen, von dem später was zu hören ist. Und er unterrichtet auch und hat eben diese Saxophonquartette vor 30 Jahren ungefähr geschrieben. Und davon hören wir jetzt die Sulpizianische Bilderwelt Nummer 2, erschienen bei White Air Records. Und hören wir mal rein. Thank you. Nach der sulpizianischen Bilderwelt, Nummer 2, so hieß der Track, zuvor hörten wir gerade Resonating Voids, die Nummer 1. Genau, da gibt es mehrere, 4 verschiedene Resonating Voids. Und bei Resonating Voids spielt nicht das Uneven-Saxophon-Quartett, sondern Thomas Kurt Josef Meyer himself am Kontrabass-Saxophon. Und das war natürlich mehrstimmig und er hat eben alle vier Stimmen gespielt und einzeln aufgenommen und die dann im Studio zusammen gemixt und gemischt und gemastert. Und von wann das dieses Stück nun ist, das weiß ich leider nicht genau, habe ich nicht rausfinden können. Und aber auf jeden Fall geht es noch weiter mit einem Stück von ihm, diesmal doch wieder gespielt von dem Saxophonquartett. Und zwar heißt das Stück Now They Won't Stop Coming. Das ist ein ganz neues Stück von 2021 und wir hören das gleich an. Thank you. Thank you. Ja, was hat das für einen Eindruck hinterlassen? Ich kann es für mich selber noch nicht so ganz entscheiden. Also gut, ich fand die Harmonik so ein bisschen sehr brav irgendwie. Und ist ganz schön, das tiefe Saxophone so rhythmisch gespielt zu hören. Und die Zwischenteile fand ich dann zum Teil ganz gut ausgehört. Aber ich... Gegenüber den vorherigen Stücken fand ich, dass das irgendwie, tja, wie soll ich sagen, nicht mehr so die Spannung hat, die entsteht, wenn zum Beispiel so erweiterte Spieltechniken auf dem Saxophon auch so eine gewisse unscharfe Ungenauigkeit im beabsichtigten Klang erzeugen und eben auch das mehr ins Geräuschhafte geht, das fand ich jetzt irgendwie gar nicht mehr vorhanden. Okay, vielleicht die falsche Richtung, in die sich die Musik entwickelt hat. Zu hören war jetzt gerade zuletzt von der CD, von dem Album Uneven Same, das Stück Now They Won't Stop Coming, gespielt von dem Saxophonquartett Uneven Same. Wir sind immer noch in der und gerade wieder in der Klingding-Sendung bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel. Jeden dritten Freitag im Monat bei eben diesem Sender und ab 22 Uhr. Informationen über die Tracks kann man finden ganz einfach bei www.hierunda.html/klingding. Ach nee, HTML kommt glaube ich zum Schluss. Klingding.html. Auf jeden Fall www.hierunda und da ist dann die Klingding-Sendung als Menüpunkt erkennbar und da wird die Sendung dann, wenn die Aufnahme denn nun klappt heute, auch gut zu hören sein in 3-4 Tagen als Mitschnitt, um das nochmal nachzuhören, was in der Sendung gespielt wurde oder noch wird. Es geht gleich weiter mit Musik, die eine ganz andere Tradition hat, ganz anderen Zusammenhang. Und zwar Musik von den Los Gaiteros de San Jacinto. Cumbias con flauta de Milo. Live aufgenommen am Festival Afro Medellin am 5. November 2011. Los Gaiteros de San Jacinto, Cumbias con Flauta de Milo. Also das aufgenommen wurde am 5. November 2011 und das ist, war Cumbia de Milo, die, eine Musikrichtung, die oft als ursprüngliche Cumbia angesehen wird, die mit den Schlaginstrumenten Tambora, Alegre, Lamador, Guacharaca oder Maracon und eben die Blasinstrumente, die nicht afrikanischer Herkunft sind, sondern von den indigenen Stämmen der Sierra Nevada, den Kukui. Das habe ich alles nachgelesen. Ich kenne mich nicht sonderlich gut aus in der Musik, aber Interesse hat die Musik geweckt für mich. Ein Artikel in dem Heft, auf der Webseite der Position, eine Zeitschrift mit Texten zur aktuellen Musik. Das neueste Heft ist eine Koproduktion mit dem Yes-Kollektiv aus Berlin. Und wie ich finde, ganz interessanten Artikel, die durchaus kontrovers diskutiert werden können. Es geht, das Yes-Kollektiv hat sozusagen die Zeitung teilweise zumindest übernommen und ein Special geschrieben, das fast ein Drittel des Heftes einnimmt. Und dann geht es eben über auf dem aktuellen, in dem aktuellen Positionenheft 130 um Politiken und Poetiken und einem Scored Blackness oder dieser Text ist ein Widerspruch, Kunst und ihre multiplen Widerstände sind so Überschriften von Artikeln, die da drin sind und empfehlenswert, finde ich. Am Schluss gibt es dann verschiedene Kritiken von Festivals und CDs, Büchern und verschiedenem anderen. Und auf der Webseite dieses Heftes habe ich eben diesen Artikel gefunden über den Neo-Makondoismus oder die kolumbianische Avantgarde. Kolumbianische Avantgarde, kommt gleich ein Beispiel dazu, oder ja, ein Beispiel von der älteren Avantgarde. Das war jetzt sozusagen traditionelle Musik aus Kolumbien, das Land in Südamerika, das auch bald Wahlen anstehend hat, wo sich einiges entscheiden wird, wie das politisch und sonst wie weitergehen wird in diesem südamerikanischen Land mit den verschiedenen Widersprüchen und politischen Richtungen, die um Gestaltungsmöglichkeiten kämpfen. Ich gehe gleich weiter zu einer Musikerin, die auch in dem Zusammenhang, in dem Artikel vorgestellt wurde oder wird, und zwar Jacqueline Nova. Jacqueline Nova ist eine Musikerin, die eigentlich in Gent, Belgien, geboren wurde am Januar 1935. Ihr Vaterseits, ihr Vater kam aus Kolumbien und hat ihre Mutter kennengelernt und die Familie ist dann wohl ziemlich kurz nach ihrer Geburt nach Kolumbien gezogen. Und sie ist dann mit 16 nach Bogota, in die Hauptstadt von Kolumbien gezogen und hat da eben, wie es für Frauen ihres, also so steht es jetzt hier in dem Text, der über die Musik, der ihre Musik oder ihre Biografie vorstellt, hat sie eben Klavier gelernt und später dann angefangen zu studieren am Nationalen Musikkonservatorium und war Solistin und hat dann Komposition studiert. Das war 1967, wo sie die erste Komponistin war, die ihre Komposition am Konservatorium abgeschlossen hat. Und 5 Jahre später ist dann die Arbeit entstanden, die gleich zu hören sein wird, nämlich die Cantos de la Creación de la Tierra. Dieses Stück basiert auf einem indigenen Originaltext, der Tunebo aus der nordöstlichen Provinz Boyacá in Kolumbien. Diesen Text hat sie transformiert und als einziges Material für das Werk verwendet. Ich dachte dann, ja, es ist jetzt wieder so eine Form der sozusagen Verwertung, die von indigener Kunstform, aber anscheinend handelt es sich um einen Text, der in der Sprache der Chibdas, die für markische Gesänge verwendet wird, formuliert ist. Und diese Sprache gibt es anscheinend in der Form nicht mehr. Da gab es ziemlich viele Spezialsprachen, die dann ja auch im Zusammenhang mit der spanischen Kolonisation mehr oder mehr verschwunden sind und vielleicht aber noch irgendwo existieren. Das kann natürlich schon sein. Irgendwoher hat sie den Text ja haben müssen und ja, auf jeden Fall hat sie ihn dann, wie wir gleich hören werden, in verschiedener Art und Weise bearbeitet und daraus das Stück komponiert, die Cantos de la Creación de la Tierra. Thank you. Ida, Thank you. Elektroakustische Musik aus Kolumbien. Und zwar gerade hörten wir von Jacqueline Nova Cantos de la Creación de la Tierra von 1972. Eine elektroakustisch komponierte Musik, die also im Studio entstanden ist, mit einem Text aus einer Geschichte in, also der Text ist eine Geschichte in Paleotecria, einer fossilen Sprache der Chibtas, die für magische Gesänge verwendet wird. Die Komponistin Jacqueline Nova hat ein leider viel zu kurzes Leben geführt, mit 36 gestorben. Davor hat sie studiert und mit verschiedenen, auch in verschiedenen Bereichen gearbeitet, also bildende Kunst, Theater und Kino. Und hat eben auch mit grafischen Elementen in ihren Partituren experimentiert und gearbeitet, komponiert. Und sie brachte auch eine, also machte Sendungen mit Werken neuer Musik und Analysen. Und ja, ist dann leider mit 36, 1975 gestorben. Nach dieser Musik ein Sprung in eine wieder andere Welt, ist zwar auch birgig, gebirgig, aber sonst sind die Gemeinsamkeiten, glaube ich, nicht so groß. Gehen wir zurück in die Schweiz, wo wir vorher schon waren, mit Thomas K.J. Meyer. Nun Daniel Studer, Kontrabassist, und von ihm gibt es ein neues Album, das gerade erschienen ist, Fetzen fliegen, und davon den Track 1. Thank you. Thank you. Fetzen fliegen. Fetzen fliegen, das Album, das noch nicht erschienen ist, das erscheint im April, aber ein Pre-Release gibt es schon, Fetzen fliegen Nummer 1. Insgesamt wird es 4 Tracks auf dem Album geben bei Bandcamp, eingespielt von Daniel Studer, Kontrabass. Und großen Wert legt er darauf, dass das eben besonders aufgenommen wurde, dass diese Tracks so aufgenommen wurden aus verschiedenen Punkten, von verschiedenen Punkten aus in einem schalltoten Raum. Und dann wurden die Aufnahmen so abgemischt, dass der Hörer den akustischen Raum gleichsam aus dem Zentrum des Kontrabasses heraus erleben kann. Dazu gibt es dann noch eine Videoarbeit und eine binaurale Edition von dieser Veröffentlichung, das also im April. Der Musiker war eben Daniel Studer, ein Kontrabassist, der auch Kompositionen macht im Bereich Improvisation und Komposition, also in dieser Zwischenform mit diesen beiden Formen. Und in Basel Komponist ist und in Zürich lebt. Okay, soweit die biografischen Details. Und nun zu einem Musiker, der, ich weiß nicht wann, aber seit einiger Zeit wieder entdeckt wurde. Ein Musiker aus der New Yorker Avantgarde-Szene der 70er Jahre, und zwar Julius Eastman. Ich zitiere mal einen Text von Gail Ken, ebenfalls Amerikaner, der über Julius Eastman was geschrieben hat. Und zwar, ich zitiere: Der in New York geborene Komponist studierte am Curtis-Institut Komposition und wurde von Lucas Voss entdeckt, der seine Musik dirigierte, darunter Stay on It, eines der ersten Werke, in dem Pop-Tonfolgen und freie Improvisation in einem künstlerischen Kontext eingeführt wurden. Indem er den additiven Prozess des Minimalismus auf den Aufbau von Abschnitten anwandte, entwickelte er eine Kompositionstechnik, die er als organische Musik bezeichnete, ein sich kumulativ überlagernder Prozess, bei dem jeder Abschnitt eines Werks gleichzeitig alle Abschnitte enthält, die ihm vorausgingen. Die Stücke, die er in diesem Stil schrieb, trugen oft absichtlich provokante Titel, die die Minderheiten, denen Eastman angehörte, in ein positives Licht rücken sollten. Zum Beispiel Evil Nigger, Crazy Nigger und Gain Guerilla, alle um 1980. Diese drei Stücke, die alle für mehrere Klaviere geschrieben sind, bauen durch die unaufhörliche Wiederholung rhythmischer Figuren eine immense emotionale Kraft auf. Zitat von dem Autor Gail Ken aus dem Buch American Music in the 20th Century. Und gut, das ist wahrscheinlich am sinnvollsten, jetzt überhaupt mal die Musik zu hören, bevor ich irgendwas weiter sagen möchte. Ja, hören wir rein. Hören wir das Stück an. If you're so smart, why aren't you rich? Und wenn ich noch erwähnen möchte, die Musikerinnen und Musiker, die das Stück interpretieren, das ist Georgia Mitoff, Peter Cotti, Benjamin Hudson, Amram Cordos, Joseph Ford, Doug Gaston, Dennis Karl und Jan Williams. Ich weiß nicht, ob das jetzt ein Ensemble, ein festes Ensemble ist oder ob die zusammengekommen sind für dieses Stück. Soweit ich weiß, ist es auch von ihm dirigiert, also von Julius Eastman. Thank you. Thank you. You are so smart, why aren't you rich? Ein Stück, eine Komposition von Julius Eastman von der CD Unjust Malaise, erschienen bei Bandcamp, wo ich glaube fast, also viele seiner wichtigen Stücke drauf versammelt sind. Das ist jetzt nur eins davon. Es war jetzt kein Klavierstück, sondern ein Ensemblestück, wie man gehört hat. Und die Stücke wurden 2005 alle sozusagen rekonstruiert. Also die Aufnahmen, die da vorlagen von seinen Einspielungen, wurden dann bearbeitet und in der CD-Compilation Unjust Malaise, also M-A-L-A-I-S-E, wurden sie rekonstruiert, wiederentdeckt und zugänglich gemacht. Und das hat dann auch gleich Kreise geschlagen. Die Stücke von ihm wurden beim Märzmusikfestival in Berlin aufgeführt und aktuell in München im Lehnbachhaus, also im Februar, März, jetzt. Und es gibt einiges zu entdecken. Und er selbst hat ein ziemlich tragisches Leben dann geführt. Also nach seiner Entdeckung und Förderung und auch vielen Ensemble oder Aufführungen von seinen Ensembles hat er dann ein Ensemble gegründet und hat sich dann aber, also er ist geboren 1940 und 1975 hat er sich mit Cage überworfen und ist dann irgendwie aus der Hochschule auch ausgeschieden, wo er eine Dozentur hatte, soweit ich das verstanden habe. Und dann irgendwie anscheinend so dermaßen aus der Spur gekommen, dass er zunehmend Alkohol und harte Drogen zu sich genommen hat und dann in einem Obdachlosenlager gewohnt hat und ziemlich bald dann in den 80er Jahren gestorben ist mit einem Alter von 49 Jahren. So, also das ist ein kurzer Einblick in das Leben von Julius Eastman und seine Musik kann man weiterhin oder vermehrt oder überhaupt jetzt wieder hören. Bandcamp ist ja praktisch ein Angebot, die Musik sozusagen online zu hören oder sie dann zu kaufen, um sich dann das auf das eigene Smartphone oder was man immer als Träger seiner Musik haben möchte, zu brennen und dann anzuhören, wann man es möchte. Und vielleicht gibt es ja auch mal eine Aufführung in Hamburg. Kann ja mal sein. In der Elbphilharmonie, wer weiß. Okay, jetzt weiter. Wir haben nur noch 10 Minuten, wenn ich das richtig sehe. Weiter mit Musik. Ja, bevor ich die Musik jetzt ankündige, noch eine Ankündigung, die mit der folgenden Sendung zu tun hat. Electronic Jam wird heute nicht auflegen. Stattdessen werden wir hören, eine Oper, die einen gewissen Aktualitätsbezug hat, ganz einfach. Die Soldaten von Bernd Alois Zimmermann wird heute die Klingding-Nachtschleife sein. Davor aber jetzt noch Musik von The International Nothing. The International Nothing, das sind zwei Musiker. Einmal Kai Fagaschinski, Klarinette, und Michael Tieke, auch Klarinette. Sie selber, oder ich denke mal, dass der Text von Ihnen ist, bezeichnen sich als ein psychoakustisches Klarinettenduo aus Berlin, 2000 gegründet, und sie komponieren vielschichtige Klangskulpturen, Multiphonics, Schwebung, Frequenzen und Differenztöne. Und sie sind zwar als Improvisatoren bekannt, aber in diesem Projekt entwickeln und spielen sie ausschließlich eigene Kompositionen. Die vorliegende ist seit 2,5 Jahren konzipiert worden und Es ist ein langes Stück, von dem ich jetzt nur 10 Minuten spielen kann. Und das Stück hat den Titel Just None of Those Things. The International Nothing, Kai Fagaschinski und Michael Tieke. The International Nothing, Just None of Those Things. Ein längerer Track, der praktisch die ganze CD, das ganze Album ausmacht, von The International Nothing, gerade erschienen bei Bandcamp oder als CD. Die meisten Sachen auf Bandcamp kann man ja auch als CD kaufen. Und so ist es auch da. Und damit endet auch die Klingding-Sendung heute. Die nächste Klingding-Sendung wieder im dritten Freitag im April. Und es geht aber noch weiter mit einer Klingding-Nachtschleife. Und aus aktuellem Anlass hören wir da immer wieder, es wiederholt sich so alle 2 Stunden, so ganz 2 Stunden lang ist die Nachtschleife nicht, sondern 1 Stunde 52 Minuten ungefähr. Und zwar ist es die Oper Die Soldaten. Die Soldaten ist die einzige vollendete Oper des deutschen Komponisten Bernd Alois Zimmermann. Er hat sie in Collagetechnik zusammengestellt. Sie ist auch in 4 Akten gegliedert und basiert auf dem gleichnamigen Drama von Jakob Michael Reinhold Lenz. Besonders an dem Stück, an der Oper ist für die damalige Zeit, das ist 1960 bis 64 komponiert worden von Bernd Alois Zimmermann, die Verwendung von Multimedia-Elementen wie Simultanszenen, Filmprojektionen, Zuspielbänder und Lautsprecher auf der Bühne und im Zuschauerraum. Die Oper war sehr komplex komponiert. Da wurde dann einiges noch ein bisschen reduziert an der Komplexität, also an der Kompliziertheit auch des der Aufführungserwartung von Zimmermann. Und sie ist dann uraufgeführt worden am 15. Februar 1965. Kurz zu Bernd Alois Zimmermann, 1918 geboren am 20. März und 1970 gestorben. Er war ein Komponist, der sich auch schon zu der musikalischen Avantgarde gezählt hat. Und sein bekanntestes Werk ist eben diese Oper Die Soldaten. Bernd Alois Zimmermann hat selbst zu dem Werk einiges gesagt, zum Beispiel seine Intention. Ich zitiere: So wird also in meiner Oper nicht eine Geschichte erzählt, sondern eine Situation dargestellt. Noch genauer gesagt, der Bericht über eine Situation vorgelegt, die von der Zukunft her die Vergangenheit bedroht. Insofern wir darin ständig verwickelt sind, in der rotierenden Kugel der Zeit ständig Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft begegnend. Also das war für ihn so eine ganz wichtige Idee, die eine Rolle spielte bei der Komposition, die Kugelgestalt der Zeit. Und weiter schreibt er: Nicht das Zeitstück, das Klassendrama, nicht der soziale Aspekt, nicht auch die Kritik an dem sozialen, an den Soldatenstand, Klammer auf, zeitlos vorgestern wie übermorgen, Klammer zu, bildeten für mich den unmittelbaren Bezugspunkt, sondern der Umstand, wie alle Personen, der in den Jahren 1774 bis 75 von Lenz geschriebenen Soldaten unentrinnbar in eine Zwangssituation geraten, unschuldig mehr als schuldig, die zu Vergewaltigung, Mord und Selbstmord und letzten Endes in die Vernichtung des Bestehenden führt. Das also einige Zitate, die ein bisschen den Zusammenhang darstellen, in dem Bernd Alois Zimmermann, der Komponist, das Stück komponiert hat. Wir hören jetzt eine Aufführung, die komponiert wurde von Michael Gielen und gespielt vom Gürzenich Orchestra Köln. Die Solisten, habe ich jetzt keine Angaben, das sind 4 Akte. Das hören wir jetzt als Nachtschleife. Electronic Jam wird heute nicht auflegen. Und das war die Klingding-Sendung heute am 18. März 2022. Wer noch mehr Informationen über die vergangenen Sendungen hören möchte, lesen möchte, kann das und hören kann das auch auf der Webseite www.hierunda.de/klingding.html. Und ich wünsche weiter anregendes Hören mit den Soldaten von Bernd Alois Zimmermann.